Nimmer hau, nimmer slang, das Ohal eines Zufall, der riecht an alles auf Fremdes, an der Ohal, um Fremdes zu leiden, oh mein Leben, oh mein Leben, hallo. Deine Söhne, ich war.